Als Mitarbeiter aber bitten wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht umsonst empfangen sein lasset, denn es heißt, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen, siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und geben wir niemand irgend Anstoß, damit das Amt nicht zu Spott werde. Vielmehr durch alles beweisen wir uns als Gehilfen Gottes, in vieler Geduld, in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, Unterschlägen, im Gefängnis, in Unruhe, in Mühen, Wachen und Fasten, mit Reinheit, Erkenntnis, Langmut, Güte, Heiligem Geist, lauterer Liebe, mit dem Worte der Wahrheit, mit Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zu Trutz und Schutz, durch Ehre und Schande, durch böse und gute Nachrede, als die da trügen und doch wahr sind, als die Unbekannten und doch erkannten, als Sterbende und siehe wir leben, als die da gezüchtigt werden und doch nicht getötet, die da betrübt werden und doch sich allezeit freuen, als die Armen, die viele reich machen, als die da nichts haben und alles besitzen. Wir haben den Mund gegen euch aufgetan, ihr Männer von Korinth, das Herz ist uns weit geworden, in uns ist es für euch nicht enge, es ist nur enge in eurem eigenen Innern, so vergeltet Gleiches mit Gleichem, ich spreche zu euch als zu Kindern, und lasset es auch in euch selbst weit werden. Gebet euch nicht dazu, hier am fremden Joch mit den Ungläubigen zu ziehen. Was haben Gerechtigkeit und Frevel für Teil aneinander? Oder was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, oder was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen zu teilen? Wie verträgt sich Gottes Tempel mit den Götzen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, darum geht aus von ihnen und scheidet aus, spricht der Herr, und rührt nicht an, was unrein ist, so werde ich euch annehmen, und werde euer Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allherrscher.